Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Ich bin's, wie immer, euer Hirse, der Hirsemann und habe heute für euch die WWE Superstars Review von der 162. Ausgabe, also wir nähern uns schon der 200. Und diese fand am 17.05.2012 statt, beziehungsweise wurde dort erstmals in den USA ausgestrahlt. Und die Aufzeichnung für den Raw-Teil fand am 14.05. und die Aufzeichnung für den SmackDown-Teil am 15.05. statt. Also, ich möchte mich noch entschuldigen, falls euch irgendwie nervt, wenn ich ein bisschen die Rotze hochziehen muss, aber leider bin ich immer noch ein bisschen angeschlagen und krank und deshalb merkt man vielleicht auch an der Stimme, läuft es nicht so rund, aber es geht schon ansatzweise wieder. Also das erste Match war Heath Slater gegen Alex Riley und die Matchzeit betrug 10 Minuten, 25 Sekunden und ich dachte eigentlich, dass Heath Slater hier verlieren würde, weil man Alex Riley hier, habe ich eigentlich gedacht, dass man hier wieder Alex Riley gewinnen lässt, aber Heath Slater hat eigentlich das ganze Match dominiert. Alex Riley kam dann mit einem großen Comeback zurück und wollte dann eigentlich schon das Match beenden, jedoch verfing er sich dann in dem Back Suplex into Facebuster Slam Move von Heath Slater, welches immer aussieht wie, er nimmt seinen Gegner zum Back Suplex hoch und lässt ihn wieder nach vorne fallen mit einem Facebuster Slam. Kann man vergleichen fast mit der Wirkung des Glam Slams von bei Phoenix. Und meine Meinung zum Match ist, dass das Match ein guter Anfang war, ein schöner Opener, ein gutes Match meiner Meinung nach. Hätte man auch ruhig bei SmackDown bringen können. Und etwas schade, dass Alex Riley hier verliert, weil mit Heath Slater wird sowieso fast nichts gemacht. Nur seitdem man ihn, glaube ich, auch bei SmackDown, glaube ich, war er auch mal, wenn es mich nicht täuscht, diese Woche. Das kann ich mal schnell nachschlagen. Und da sehen wir, dass der gute Heath Slater nicht bei SmackDown anwesend war. Also wird es ihm wohl nichts bringen, hier bei Superstars wieder einen Sieg einzufahren. Auch bei NXT wird man ihn wohl nicht sehen, außer bei der neuen Show NXT und FCW in einem. Vielleicht sieht man ihn da mal. Aber Alex Riley sieht man jetzt nun öfters bei Raw und so. Und ich hoffe, dass man Alex Riley mal wieder pusht und ihm einfach mal hier bei Superstars eine vergleichsweise niedrig gestellten Show einfach mal einen Sieg gibt. Das zweite Match mit einer Matchzeit von 2 Minuten 25 Sekunden. Hier zur Info, ein Raw Superstar hat gegen einen SmackDown Superstar gewonnen und der Raw Superstar hat in 2 Minuten 25 gewonnen. Also eigentlich kann es nur entweder Brodus Clay oder Lord Tensai sein und es war Lord Tensai, welcher mit Sakamoto herauskam und gegen Tyson Kidd angetreten ist. Und Lord Tensai diesmal ohne seinen Umhang sozusagen. Und er ging einfach schnurstracks zum Ring, schubste Sakamoto noch schnell weg und stieg in den Ring, befiel Sakamoto wieder vom Apron runter zu springen und war sozusagen dann schon matchbereit. Und also das hat mir schon mal gut gefallen, dass der Tänzer nicht so ewig brauchte, bis er wieder in den Ring kommt, sondern einfach in den Ring kommt und sagt, ha, ich bin da, ich zerstöre dich jetzt. Bringt auch mehr den Zerstörer von Lord Tensai rüber. Und er gewann gegen Tyson Kidd via Pin Clawhold. Und das Match war eigentlich ein Squash-Match, ja. Es war ein Squash-Match, weil Tyson Kidd fast nichts zeigen durfte. Außer ein paar Schläge, wo er sich von... bei den Schlägen duckte er sich von Lord Tensai. Und danach wurde er aber mit einem Uppercut wieder zu Boden gebracht. Und der Clawhold war nicht der gewohnte Clawhold, wo er Mist in seine Hände spuckt, sondern einfach nur die Hand ins Gesicht gedrückt, das Gesicht zermanscht und ein STO und der Pin. Und aber man muss zu Kidd noch sagen, dass seine wenigen Aktionen wirklich gut waren, aber ich weiß jetzt nicht, ob das viel hilft. Dann hatten wir das dritte Match. Tag Team Match Die Nummer 1 Herausforderer auf dem WWE Tag Team Champion Titel bei Over the Limit am Sonntag. Dolph Ziggler und Jack Swagger mit Vicky Guerrero gegen Jimmy und Jay the Usos. Und hier, nach 14 Minuten und 14 Sekunden, gewann die Usos überraschenderweise. Hätte ich mir eigentlich gar nicht gedacht, da man eigentlich die Herausforderer stark aufbauen sollte, wenn sie wahrscheinlich beim Pay-Per-View verlieren. Aber der Sieg erfolgte via Pin gegen Swagger per Einroller. Und dies kam so zustande, dass erst der gute Jimmy oder Jay, keine Ahnung wer, wollte Jack Swagger hochnehmen zum Samoan Drop. Vicky Guerrero kam dann. Vicky Guerrero kam dann auf den Apron. Und Jack Swagger befreite sich aus dem Samoan Drop, beziehungsweise aus dem Ansatz, und schubste dann einen der Usos gegen Dolph Ziggler in der Ringecke, welcher dem Uso einen Elbow Drop verpasste, vom Apron sprang. Jack Swagger eigentlich die Gut-Wrench Powerbomb zeigen wollte, die Swagger Bomb. Jedoch diese ausgekontert wurde und, ja, einer der Usos einfach mal Swagger einpünnte per Einroller. Und das war dann das Match. Also dieses Match hat mir auch gut gefallen. Und war ein schönes Tag Team Match, vor allem wegen den Usos, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und man sollte sie endlich mal wieder pushen. Bei Raw, bei SmackDown, irgendwo. Auch wenn sie zum Beispiel nur mal bei Raw gegen Epico und Primo oder so verlieren. Das wäre doch auch mal gut, wenn man sie wenigstens in den Shows sieht. Oder mal bei NXT wieder auftreten lassen, wo sie mir sehr, sehr gut gefallen haben. Da könnte man auch eine Fehde gegen Curt Hawkins und Tyler Rex oder einfach mal ein Tag-Team zusammenwerfen zwischen Michael McGillicuddy und Johnny Curtis und diese gegen die Usos stellen. Da hätte man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber leider müssen sie hier bei Superstars rumdümpeln. Wobei man diesen Sieg auch schon rechnen darf, aber ich finde halt, wenn sie nicht bei SmackDown und bei Raw dann wieder sind, dann hat ihnen der Sieg nichts gebracht. Also nochmal alles in einem. Eine ist gute Show. Erstes Match war gut, das zweite Match war einfach ein Tänzer-Match. Es war gut gemacht. Keine Frage, schöne Aktionen, aber es war halt, naja, sagen wir, es war ein gutes Squash-Match. Also kann man sich dann schon denken, wie das aussieht. Und das dritte Match war auch gut, wo wir auf einen Durchschnitt von gut kommen. Also ich würde der Show dann eine 2 geben in Schulnoten. Und, ja. Das war jetzt die Superstars-Review vom 17.05.2012. Wir sind jetzt schon bei 8 Minuten und 8 Sekunden. 8 Minuten 10 ab jetzt. Und ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Und wir werden heute noch, also ich und der Daniel werden heute noch am Samstag, den 19.05.2012 um 15 Uhr alle wahrscheinlich eine Raw sowie SmackDown Review, also zwei Reviews aufzeichnen und diese dann auch online stellen, damit ihr diese euch auch noch anhören könnt, da ich ja aufgrund beziehungsweise krankheitsbedingt diese Reviews nicht alleine machen konnte. Und FCW steht auch noch in Planung, dass ich das jetzt gleich reviewen werde und vielleicht werde ich heute noch irgendwann im Laufe des Abends ein kleines Match kommentieren. Also ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. wrestling-takeover.de.tl und hier findet ihr alles. Ich bin's wie immer, euer Hirsemann. Ciao.